fahren größere Pläne, eine weißere Weste und ein ehrlicheres Lächeln. Es gab viel mehr zu leben, kein Gedanke galt der Schwäche. Nur Matchbox und Sandkasten-Battles, niemand musste stechen, was für Rappen. Astronaut war noch ein Ziel und kein Mensch konnte stoppen. Durch den Satz, das schaffst du nie, wir waren so weit weg von Hass. Eine andere Galaxie, ohne Neid, ohne Gier, ohne Job, ohne Beef, ohne Krieg. Ohne Anzug und Kontostand, cool mit dem, was Gott uns gab. Der Mann ist nur noch rein, wenn man geboren wird. Und danach wird man verdorben, wie zum Teufel sind wir nur so. Sag mir, wo sind sie nur hin? Denn alle Träume, die wir früher einmal hatten, verbrannten zur Asche, weggetragen durch den Wind. Naiv oder blind, denn wir haben vergessen, vielleicht einfach nur vergessen, wer wir sind. Denn alle Träume, die wir früher einmal hatten, verbrannten zur Asche, weggetragen durch den Wind. Naiv oder blind, denn wir haben vergessen, vielleicht einfach nur vergessen, wer wir sind. Wo haben wir verloren, was wir waren? Und warum kommen wir nicht mehr klar? Die Kohle scheißegal, viel wichtiger war. Wann ist Papa wieder da und nimmt dich endlich in den Arm? Du hättest jedem die Hand gegeben, doch heute denkt man dreimal nach über Neid und Verrat und in allererster Linie an den eigenen Arsch. Früher hat man noch geteilt, auch wenn man nichts dafür bekam. Und unterm Strich waren wir doch viel glücklicher als jetzt. Doch irgendwann auf dem Weg kam dann alles davon weg. Man ist nur rein, wenn man geboren wird. Und danach wird man verdorben, wie zum Teufel sind wir nur so. Sag mir, wo sind sie nur hin? Denn alle Träume, die wir früher einmal hatten, verbrannten zur Asche, weggetragen durch den Wind. Naiv oder blind, denn wir haben vergessen, vielleicht einfach nur vergessen, wer wir sind. Denn alle Träume, die wir früher einmal hatten, verbrannten zur Asche, weggetragen durch den Wind. Naiv oder blind, denn wir haben vergessen, vielleicht einfach nur vergessen, wer wir sind. Zwischen Pampers und Spielzeug war noch Platz für große Träume. Doch wo sind sie heute? Zwischen Arbeit auf Vollzeit, Ölkrieg und Goldpreis sterben die Träume. Zwischen Pampers und Spielzeug war noch Platz für große Träume. Doch wo sind sie heute? Zwischen Arbeit auf Vollzeit, Ölkrieg und Goldpreis sterben die Träume. Sag mir, wo sind sie nur hin? Denn alle Träume, die wir früher einmal hatten, verbrannten zur Asche, weggetragen durch den Wind. Naiv oder blind, denn wir haben vergessen, vielleicht einfach nur vergessen, wer wir sind. Denn alle Träume, die wir früher einmal hatten, verbrannten zur Asche, weggetragen durch den Wind. Naiv oder blind, denn wir haben vergessen, vielleicht einfach nur vergessen, wer wir sind. Denn alle Träume, die wir früher einmal hatten, verbrannten zur Asche, weggetragen durch den Wind. Naiv oder blind, denn wir haben vergessen, vielleicht einfach nur vergessen, wer wir sind. Wer wir sind. Wer wir sind. Naiv oder blind, denn wir haben vergessen, vielleicht einfach nur vergessen, wer wir sind.